dich schon so lange her. Was war das für eine Zeit? Hörten nächtelang Songs in deinem Zimmer, nur wir zwei. Wir chillten den Sommer im Gras unten am See, teilten Kopfhörer und Pommes und alles war okay. Ey, weißt du noch, Rihanna hatten schon gebraucht und ein Stern, der deinen Namen trägt, oh fuck, den gab es auch. Drei Rosen sangen Hot, Hot Summer. Ich war zum ersten Mal verliebt. Komm, lass uns einfach mal wieder im Gras liegen und all die Lieder hören, die wir zwei so lieben. Komm, lass uns wieder mal mit Kopfhörern im See liegen, wie in 2007, in 2007. Komm, lass uns einfach mal wieder im Gras liegen und all die Lieder hören, die wir zwei so lieben. Komm, lass uns wieder mal mit Kopfhörern im See liegen, wie in 2007. In 2007. Der Soundtrack eines Sommers, für immer eingebrannt. Unsere allerbeste Zeit, hatten alles in der Hand. Ey, weißt du noch, Rihanna hatten schon gebraucht und ein Stern, der deinen Namen trägt, oh fuck, den gab es auch. Und wir sind immer noch vom selben Stern. Ey, der Delilah, kannst du mich hören? Komm, lass uns einfach mal wieder im Gras liegen und all die Lieder hören, die wir zwei so lieben. Komm, lass uns wieder mal mit Kopfhörern im See liegen, wie in 2007, in 2007. Komm, lass uns einfach mal wieder im Gras liegen und all die Lieder hören, die wir zwei so lieben. Komm, lass uns wieder mal mit Kopfhörern im See liegen, wie in 2007. In 2007.